Wir wissen sehr wohl, was Sie sagen, wenn der Vorbildlichste von Ihnen in seinem Verhalten sagen wird, Ihr habt nur einen Tag verweilt.